so kann man als ganz anders arbeiten und dann hat es eine andere Stringenz. Das wird aber auch interveniert und fragt. Und ich denke, wir wollen das anders als bei den Brückner-Veranstaltungen machen, die zwei, die wir jetzt hinter uns haben, die ersten zwei Brückner-Veranstaltungen, weil da wurde es etwas zu lang und zu erdrückend, diese Darstellung versuchen von unserer Seite. Das ist auch kritisiert worden. Deswegen wollen wir uns auch wirklich nur Problemanriss beschränken und eigene Thesen sozusagen dazu in den Raum stellen und dann versuchen, heute Abend noch in die Diskussion zu kommen, zumal das ja hier von den Bedingungen irgendwie heizungsmäßig oder unheizungsmäßig, wenn dann die Beine kalt werden oder so, beziehungsweise von der trockenen Luft, wenn es zu lang wird, Probleme geben kann. So vielleicht erstmal. Angekündigt war also als Problemkomplex die Verbindung von Deutschtum und Luthertum und als Topoi quasi, also Anhaltspunkte, um sich da so ein Gesamtbild zu erarbeiten, gedächtnismäßig bestimmte immer wiederkehrende Schauplätze dieser Problemlage zu vergegenwärtigen. Also als jeweiligen Topos haben wir dann die Knechtseligkeit, das sind jetzt alles auch Klischees zum Teil, die man näher untersuchen muss, die berühmte oder berüchtigte deutsche Knechtseligkeit, Servilität, Bedientenhaftigkeit und wie vor allem in der Linken und dem historischen Materialismus die Bezeichnungen dafür lauten, dem nachzugehen, wie wurzelt das im Luthertum, im Protestantismus à la Luther, auch im Unterschied zu den anderen Ausfächerungen des Protestantismus, Calvinismus, Zwinglianertum und natürlich im Kontrast zum Katholizismus. Das wollen wir versuchen, als Fragestellung, Problemaufriss auf den Tisch zu bringen. Wie das auch als mentalitätshistorische, auch ein fragwürdiger Begriff, oder historische, wenn man jetzt die mehr angelsächsische Dumont-Schule nimmt, mit Psychohistorie, also von der Kindheit her, wie da Geschichte entsteht, sich sedimentiert und weiter generiert und eben im Wesentlichen auch der psychoanalytischen, beziehungsweise als analytische Sozialpsychologie gefassten Herangehensweise von dem jungen Mann Luther, um den Erikson Buchklassikertitel zu erwähnen, der junge Mann Luther, ungefähr 1956, 58, nachdem Erik Erikson, ein Klassiker der Psychoanalyse, eher bürgerlich, eher nicht so links in den USA, der hatte schon 1942 hatte der schon ein Essay über der junge Mann Hitler vorgelegt und hat sozusagen eröffnet eine lange Reihe der Hitler-Biografien, um zu erklären, wie konnte es dazu kommen, wie konnte es zu der Katastrophe, zur Shoah kommen, wie konnte es zu dieser deutschen Misere, die gipfelte in der Hitlerei, kommen, ja, in den Leuten selber, aus den Leuten selber heraus, was ungeheure Vermittlungsprobleme bedeutet, sowohl für das, was man vielleicht als historisch Materialist im Sinne von auf der Linie Marx und Walter Benjamin bezeichnen kann, also nicht in dem ML-Sinne des Histomat, oder im Adornoschen Sinne auch die Vermittlung von negativer Theologie, von negativer Dialektik, von Metaphysik als zu rettende im Augenblick ihres Sturzes, wie Adorno sagt, aber eben materialistisch, historisch geerdet allemal. Das ist ja auch der Adornosche Ansatz, mit dem er sich dann, wo er sich dann darum, wie der einzulösen sei, streitet mit Benjamin und vielen anderen. Also auf dieser Linie spielt die psychische Seite eine solche Rolle, dass es außerordentlich schwierig ist, sie mit den gesellschaftlichen Erscheinungen, den ökonomischen insbesondere letztinstanzlich als treibenden Kräften zu vermitteln, sodass auch erklärt werden kann, wie das ideelle Moment und das psychische, psychomentale Moment der Totalität einer Gesellschaft immer als offene, ungerichtete oder nicht deterministisch gerichtete, nach vielen Möglichkeiten sich bewegende Gesellschaftstotalität, wo dann das auch zum übergreifenden Moment werden kann und geworden ist. Wie ist das zu erklären? Dazu eines der besseren Werke des Marxismus des letzten Jahrhunderts von Leo Kofler, ein kaum noch leider genutztes Buch, wo er beispielsweise die Problemlage so darstellt,